Stille durch die Abenddämmerung dahin. Ist so ruhig und ich fühle irgendwas hast du im Sinn. Lautlos folg ich deinen Schritten, knarrend öffnet sich eine Tür. Dann entschwindest du meinem Blicke, du bist drin und ich bei mir. Mann, du bist so guter Mann. Falles Licht scheint auf die enge Gasse, aus dem Fenster, dort aus jedem Haus. Guter Mann, wo du hineingegangen, alles sieht so still und friedlich aus. Manchmal öffnet sich die Türe, Schatten kommen, Schatten gehen. Manche still wie du mit gleichem Schritte, doch die meisten können kaum noch stehen. Eine lange Zeit ist schon vergangen und ich muss hier oben einsam stehen. Langsam spür auch ich ein Verlangen, in das kleine, stille Haus zu gehen. Doch auf einmal höre ich singen, du trittst raus ins fahle Dämmerlicht. Krachen fällt die Tür in Schosse, guter Mann, was gehört es dir? Nicht mehr still, nein, fröhlich lockes Singen, schaukelst du den schmalen Weg entlang. Hier und da kommt dir ein Haus entgegen, ab und zu hältst du auch eines an. Still.